Facebook will mehr Daten über seine Nutzer sammeln und diese Daten, die sollen dann auch verstärkt mehr als bisher für Werbung genutzt werden. Konkret geht es darum, dass Facebook zukünftig auch außerhalb der eigenen Webseite Informationen sammeln will, zum Beispiel über die Apps, die auf meinem Smartphone installiert sind oder die Webseiten, die ich angesurft habe. Bei den Nutzungsbedingungen geht es außerdem darum, dass zukünftig Bezahlfunktionen eingeführt werden sollen. Die möchte Facebook offenbar in seine Webseite integrieren, um zukünftig auch Online-Shopping auf der Webseite möglich zu machen, dass man dann direkt von Facebook aus bestimmte Dinge kaufen und bezahlen kann. Dafür werden jetzt halt eben auch in diesem Text rechtlich die Rahmenbedingungen gesetzt. Ansonsten kann man aber auch sagen, Facebook hat ein bisschen auch auf die Kritik von Daten- und Verbraucherschützern gehört und das Unternehmen geht jetzt etwas transparenter mit diesen ganzen Nutzungsbedingungen und auch mit dem Thema Datenschutz um und hat diesen neuen Text sehr viel klarer strukturiert als das, was so bisher da zu lesen war. Das ist durchaus erheblich angenehmer zu lesen. Sie sagten, Facebook will künftig auch außerhalb der eigenen Webseiten Daten sammeln. Sie haben die Apps genannt. Wie geht das genau und vor allem, was soll das? Ja, das geht zum Beispiel über Cookies. Das sind kleine Dateien, die auf der Festplatte gespeichert sind und die dann quasi heimlich und still und leise Daten mitschreiben, welche Webseiten ich angesurft habe. Aber es geht auch über diese kleinen Like- und Gefällt-mir-Buttons, die von Facebook inzwischen auf vielen Webseiten integriert sind. Das sind eben nicht nur kleine Bildchen, sondern das sind fast schon kleine Programme. Mit denen hat Facebook auch in der Vergangenheit schon in gewissem Rahmen Daten über Facebook-Nutzer gesammelt. Selbst wenn ich vielleicht gar nicht diesen Button angeklickt habe, sondern einfach nur diese Webseite mir angeschaut habe. Zukünftig soll das nochmal ausgeweitet werden und vor allem sollen diese Daten über den einzelnen Nutzer erheblich stärker gesammelt und ausgewertet werden. Und diese Daten, das ist halt eben ja auch das Kapital von Facebook, mit dem die ihr Geld verdienen. Denn je mehr Informationen die über uns Nutzer haben, desto genauer können sie die Werbung schneidern und auf den Nutzer zuschneiden und desto mehr Geld können sie damit verdienen.